Gott und der Gottesname sind gleichbedeutend. Es gibt viele Namen, um Gott zum Ausdruck zu bringen. Sie sind alle gleichwertig, wenn man Gott erreichen will. Der Name ist die Verknüpfung zwischen einer individuellen Seele und der kosmischen Seele. Der Name ist der Weg und der Zweck. Das beginnt mit Saguna, mit der Form und den Eigenschaften, die abhängig von Körperlichkeit sind, und endet mit Nirguna, mit Körperlosigkeit, der absoluten Realität. Gott, das Absolute, ist abstrakt, eigenschaftslos, formlos und nicht greifbar. Als Gott sich in einer greifbaren Form zeigte, erhielt er einen Namen. Obwohl eine greifbare Form Gottes nicht wirklich existiert, blieb ein Name für Gott übrig, deshalb der Begriff Nirguna. Die Anbetung Saguna, die Körperlichkeit Gottes, und auch Nirguna, die körperlose Form Gottes, beruhen auf den Namen Gottes. Der Name ist die gemeinsame Grundlage für die absolute Realität sowie die greifbare Form Gottes. Der Name ist der Anfang und auch Höhepunkt der Gottesverehrung. Der Name ist das Band, das unsere Beziehung zu Gott festigt. Man soll sich mit dem Namen Gottes verschmelzen. Der Name ist subtil, so wie unser Wesen. Die Wiederholung des Namens macht unser Gewissen sauber und rein. So gewinnt man Zufriedenheit. Zufriedenheit gibt einem das Gefühl der Widmung. Eine Speise hat einen eigenen Geschmack. Wir essen gern. Der Name selbst hat keinen eigenen Geschmack. Wir müssen in den Namen unsere eigene Süße hineinlegen. So schmeckt uns der Name. Je mehr wir den Namen mit unserer eigenen Süße anreichern, umso mehr gewinnt er an Süße und Lieblichkeit. Es führen viele Straßen nach Pandnapur, eine heilige Stadt in Maharashtra. Aber jeder Einzelne muss am Ende in der Schlange stehen, um den Tempel zu betreten. Erst dann kann man Darshan haben. Darshan bedeutet, Gottes Gestalt durch Erkenntnis zu sehen. Es gibt mehrere Wege oder Sadhanas, um Gott zu erreichen. Aber Wiederholung des Namens ist der leichte Weg. Wiederhole den Namen, höre zu mit eigenen Ohren und vergiss dich selbst. Das ist der Weg zur reinen Freude. Wir identifizieren uns mit unserem Namen. So identifiziert Gott sich mit seinem Namen. Der Name, den wir heute intonieren, bleibt unverändert bis ans Ende. Das Festhalten an materiellen Dingen nimmt allmählich ab und der Name wird mehr und mehr allumfassend und bedeutungsvoll. Erst dann erfährt man die Göttlichkeit im Namen. Wie das Wasser für den Körper Leben ist, so muss der Name das Leben der Seele werden. Der Name soll so tief in die Seele eindringen, dass er am Ende des Lebens den Körper mit der Seele verlassen kann. Nur der Tod soll uns von den Namen trennen.